Was er als Bürgermeister der Stadt Wien geleistet hat, ist im besten Sinne des Wortes unsterblich. Die Monarchie aber vermochte er dadurch nicht mehr zu retten. Es war zu spät. Dieses hatte sein Widersacher Schönerer klarer gesehen. Was Dr. Lüger praktisch angriff, gelang in wundervoller Weise. Was er sich davon erhoffte, blieb aus. Was Schönerer wollte, gelang ihm nicht. Was er befürchtete, traf aber leider in furchtbarer Weise ein. So haben beide Männer ihr weiteres Ziel nicht erreicht. Lüger konnte Österreich nicht mehr retten und Schönerer das deutsche Volk nicht mehr vor dem Untergange bewahren. Es ist unendlich lehrreich für unsere heutige Zeit, die Ursachen des Versagens beider Parteien zu studieren. Es ist dies besonders für meine Freunde zweckmäßig, da in vielen Punkten die Verhältnisse heute ähnliche sind, wie sie damals waren, und Fehler dadurch vermieden werden können, die schon einst zum Ende der einen Bewegung und zur Fruchtlosigkeit der anderen geführt hatten. Der Zusammenbruch der alldeutschen Bewegung in Österreich hatte in meinen Augen drei Ursachen. Erstens die unklare Vorstellung der Bedeutung des sozialen Problems, gerade für eine neue, in ihrem Inneren nach revolutionäre Partei. Indem sich Schönerer und sein Anhang in erster Linie an die bürgerlichen Schichten wandte, konnte das Ergebnis nur ein sehr schwächliches, zahmes sein. Das deutsche Bürgertum ist besonders in seinen höheren Kreisen, wenn auch von Einzelnen ungeahnt, pazifistisch bis zur förmlichen Selbstverleumdung, wenn es sich um innere Angelegenheiten der Nation oder des Staates handelt. In guten Zeiten, das heißt in diesem Falle also in Zeiten einer guten Regierung, ist eine solche Gesinnung ein Grund des außerordentlichen Wertes dieser Schichten für den Staat. In Zeiten schlechterer Herrschaft aber wirkt sie geradezu verheerend. Schon um die Durchführung eines wirklich ernsten Kampfes überhaupt zu ermöglichen, musste die alldeutsche Bewegung sich vor allen Dingen der Gewinnung der Massen widmen. Dass sie dies nicht tat, nahm ihr von vornherein den elementaren Schwung, den eine solche Welle nun einmal braucht, wenn sie nicht in kurzer Zeit schon verebben soll. So wie aber dieser Grundsatz nicht von Anfang an ins Auge gefasst und auch durchgeführt wird, verliert die neue Partei für später jede Möglichkeit eines Nachholens des Versäumten. Denn mit der Aufnahme überaus zahlreicher gemäßigt bürgerlicher Elemente wird sich die innere Einstellung der Bewegung immer nach diesen richten und so jede weitere Aussicht zum Gewinnen nennenswerter Kräfte aus dem breiten Volke einbüßen. Damit aber wird eine solche Bewegung über bloßes Nörgeln und Kritisieren nicht mehr hinauskommen. Der mehr oder minder fast religiöse Glaube, verbunden mit einer ebensolchen Opferwilligkeit, wird nimmermehr zu finden sein. An dessen Stelle wird das Bestreben treten durch positive Mitarbeit, das heißt in diesem Falle aber durch Anerkennung des Gegebenen, die Härten des Kampfes allmählich abzuschleifen, um endlich bei einem faulen Frieden zu landen. So ging es auch der alldeutschen Bewegung, weil sie nicht von vornherein das Hauptgewicht auf die Gewinnung ihrer Anhänger aus den Kreisen der breiten Masse gelegt hatte. Sie wurde bürgerlich vornehm, gedämpft radikal. Aus diesem Fehler erwuchs ihr aber die zweite Ursache des schnellen Untergangs. Die Lage in Österreich für das Deutschtum war zur Zeit des Auftretens der alldeutschen Bewegung schon verzweifelt. Von Jahr zu Jahr war das Parlament mehr zu einer Einrichtung der langsamen Vernichtung des deutschen Volkes geworden. Jeder Versuch einer Rettung in der 12. Stunde konnte nur die Beseitigung dieser Institution eine, wenn auch kleine, Aussicht auf Erfolg bieten. Damit trat an die Bewegung eine Frage von prinzipieller Bedeutung heran. Sollte man, um das Parlament zu vernichten, in das Parlament gehen, um dasselbe, wie man sich so auszudrücken pflegte, von innen heraus auszuhöhlen? Oder sollte man diesen Kampf von außen angriffsweise gegen diese Einrichtung an und für sich führen? Man ging hinein und kam geschlagen heraus. Freilich, man musste hineingehen. Der Kampf gegen eine solche Macht von außen durchzuführen, heißt sich mit unerschütterlichem Mute rüsten, aber auch zu unendlichen Opfern bereit sein. Man greift den Stier an den Hörnern an und wird viele schwere Stöße erhalten, wird manchmal zu Boden stürzen, um sich vielleicht einmal nur mit gebrochenen Gliedern wieder erheben zu können. Und erst nach schwerstem Ringen wird sich der Sieg dem kühnen Angreifer zuwenden. Nur die Größe der Opfer wird neue Kämpfe der Sache gewinnen, bis endlich die Beharrlichkeit der Lohn des Erfolges wird. Dazu aber braucht man die Kinder des Volkes aus den breiten Massen. Sie allein sind entschlossen und zähe genug, diesen Streit bis zum blutigen Ende durchzufechten. Diese breite Masse aber besaß die alldeutsche Bewegung eben nicht. So blieb ihr auch nichts anderes übrig, als in das Parlament zu gehen. Es wäre falsch zu glauben, dass dieser Entschluss das Ergebnis langer innerer seelischer Qualen oder auch nur Überlegungen gewesen wäre. Nein, man dachte an gar nichts anderes. Die Teilnahme an diesem Unsinn war nur der Niederschlag allgemeiner unklarer Vorstellungen über die Bedeutung und die Wirkung einer solchen eigenen Beteiligung an der im Prinzip ja schon als falsch erkannten Einrichtung. Im Allgemeinen erhoffte man sich wohl die Erleichterung der Aufklärung breiterer Volksmassen, indem man ja nun vor dem Forum der ganzen Nation zu sprechen Gelegenheit bekam. Auch schien es einzuleuchten, dass der Angriff an der Wurzel des Übels erfolgreicher sein müsste als das Anstürmen von außen. Durch den Schutz der Immunität glaubte man die Sicherheit des einzelnen Vorkämpfers gestärkt, sodass die Kraft des Angriffes sich dadurch nur erhöhen könnte. In der Wirklichkeit allerdings kamen die Dinge wesentlich anders. Das Forum, vor dem die alldeutschen Abgeordneten sprachen, war nicht größer, sondern eher kleiner geworden, denn es spricht jeder nur vor dem Kreis, der ihn zu hören vermag oder der durch die Berichte der Presse eine Wiedergabe des Gesprochenen erhält. Das größte unmittelbare Forum an Zuhörern stellt aber nicht der Hörsaal eines Parlamentes dar, sondern die große öffentliche Volksversammlung. Denn in ihr befinden sich Tausende von Menschen, die nur gekommen sind, um zu vernehmen, was der Redner ihnen zu sagen habe. Während im Sitzungssaale des Abgeordnetenhauses nur wenige hundert sind, zumeist auch nur da, um Diäten in Empfang zu nehmen, keineswegs, um etwa die Weisheit des einen oder anderen Herrn Volksvertreters in sich hineinleuchten zu lassen. Aber vor allem, es ist dies ja immer das gleiche Publikum, das niemals etwas hinzulernen wird, da ihm hierzu außer dem Verstande ja auch noch der hierzu nötige, wenn auch noch so bescheidene Wille fehlt. Niemals wird ein solcher Volksvertreter von sich aus der besseren Wahrheit die Ehre geben, um sich dann auch noch in ihren Dienst zu stellen. Nein, das wird kein einziger tun, außer er hat den Grund zu hoffen, durch eine solche Wendung sein Mandat für eine weitere Session noch retten zu können. Erst also, wenn es in der Luft liegt, dass die bisherige Partei bei einer kommenden Wahl schlecht abschneiden wird, werden sich diese Zierden von Mannhaftigkeit auf den Weg machen und sehen, ob und wie sie zur anderen, vermutlich besser abschneidenden Partei oder Richtung zu kommen vermögen, wobei dieser Positionswechsel allerdings unter einem Wolkenbruch moralischer Begründungen vor sich zu gehen pflegt. Daher wird immer, wenn eine bestehende Partei der Ungunst des Volkes in so großem Umfange verfallen ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer vernichtenden Niederlage droht, ein großes Wandern anheben. Die parlamentarischen Ratten verlassen das Parteischiff. Mit besserem Wissen oder Wollen hat dies nichts zu tun, sondern mit jener hellseherischen Begabung, die solch eine Parlamentswanze gerade noch zur rechten Zeit warnt und so immer wieder auf ein anderes warmes Parteibett fallen lässt.